Seele, miro tu mein Heimatland. Es schlug die Nachtigall dort in Virginia, wo ich als Sklave einst die neue Heimat fand. Schwerer die Ketten, Jahr um Jahr in der Sonne heiß am Rand. Nichts auf der Welt lieb ich mehr als Virginia, wo ich als Sklave